Schwächstes niemals seine Feinde. Und die Größten, die sind wir. Da ist es klar, dass man uns nicht besonders mag. In diesem Land der großen Freiheit, wo man angeblich alles darf, sind wir die Verfolgten jeden Tag. Doch wir lassen uns nicht unterfliegen. Wir werden kämpfen und wir werden siegen. Ich weiß, es ist der Weg noch weit, doch sicher kommt auf unsere Zeit. Mit unseren Fahnen ist der Sieg, wir sind zum Kampf bereit. Wir sind zum Kampf bereit. Gesetze werden geändert und Unrecht wird zu Recht. Man passt auf, was man sagt, denn der Feind hört mit. Sie wollen unser Land zerstören und nehmen, was uns eigen ist. Doch für größeren Hass erreichen sie damit. Wir lassen uns nicht unterfliegen. Wir werden kämpfen und wir werden siegen. Ich weiß, es ist der Weg noch weit, doch sicher kommt auf unsere Zeit. Mit unserem Planen ist der Sieg, wir sind zum Kampf bereit. Wir sind zum Kampf bereit. Sie verstehen nicht, worum es geht. Sie machen Menschen auf meine Pläne. Die Politik hat versagt und ein schlimmes Volk erwacht. Ich schwöre euch nicht mehr lange, dass ihr mir auf den Beweis. Und eins weiß ich schon jetzt, dass da keiner mehr lacht. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Wir werden kämpfen und wir werden siegen. Ich weiß, es ist der Weg noch weit, doch sicher kommt auf unsere Zeit. Mit unserem Fahnen ist der Sieg, wir sind zum Kampf bereit. Wir sind zum Kampf bereit. Wenn das Volk endlich erwacht und wir gerade fliegt, dann werden wir erfahren, was es heißt, geknechtet zu sein. Jeder Deutsche wird dann wissen, euer System war geboren auf Lügen. Und jeder kann dann wieder stolz auf Deutschland sein. Wir lassen uns nicht unterfliegen. Wir werden kämpfen und wir werden siegen. Ich weiß, es ist der Weg noch weit, doch sicher kommt auf unsere Zeit. Mit unserem Fahnen ist der Sieg, wir sind zum Kampf bereit. Wir sind zum Kampf bereit.